bisweilen der Knabenfantasie. Einst über Meer und Meilen flogst du in die Prärie. Sie hält nicht nur die Spuren von Huf und Mokassin. All deine Träume fuhren mit übers Grasland hin. Da raucht der Lagerfeuer, wenn sich die Dämmerung naht, wölkt um die Abenteuer am Indianerpfad. Es stampft die Bisonherde in das Savannenlicht. Du spürst die ferne Erde. Dein Auge sah sie nicht. Da noch die Träume währten, zuweilen wusstest du's. Im welken Gras die Fährten sind auch von deinem Fuß. Platz frei? Für Sie mehrere, Mr. Shatterhand. Na, woher kennen Sie mich? Als Winnetou die Brücke sprengte, war ich hier im Lager. Ja, ich glaube, ich kenne Sie. Mr. Pep, wenn ich nicht irre. Mhm. Haben Sie nicht seinerzeit Gedichte gemacht? Ganz recht. Danach sehen Sie noch jetzt aus. Wollen Sie sich nicht setzen, Mr. Shatterhand? Danke. Ein guter Fensterplatz, eine gute Aussicht. Ja, Swallow River. Damals Wildnis, jetzt eine Stadt. Wahrhaftig, eine Stadt. Ein Rathaus, eine Methodistenkirche, eine Badeanstalt, ein Gefängnis und 6.574 Einwohner. Bahnhof und Brücke nicht zu vergessen. Wieder nur 5 Jahre und alles unkenntlich. Finden Sie, dass 5 Jahre eine lange Zeit sind? Sie genügen offenbar, die Welt zu verändern. Wo kommen Sie her, Mr. Shatterhand? Aus meinem Blockhaus im Gebirge. Eben sah ich's zum letzten Mal. Sie wollen den Westen verlassen, Mr. Shatterhand? Mhm. Ich bin dabei. Ich war unterdessen drüben in Frisco. Jetzt fahre ich nach Kansas City. Soll im Kabarett singen. Warum wir hier wohl so lange halten? Bei der Brücke gab's immer Aufenthalt, Mr. Pat. Auch die Geschichte der Indianer hat hier eine Weile Aufenthalt gehabt und hat noch einmal Hoffnung schöpfen können. Ach, Mr. Shatterhand, ich denke oft an die Zeit vor 5 Jahren. Alles hin. Sherwood und Mary, Winnetou und die Indianer, Wasser im Schwalbenfluss, Panterei. Vergänglichkeit. Die alten Namen und Worte zaubern die Ferne her, die Abenteuer der Orte jenseits von Berg und Meer. Red River und Irokesen, Totem und Medizin, was in den Wäldern gewesen, ehe der Weiße erschien. Zelt im Savannengelände, Mustang, Skalp und Kanu, über alles hält seine Hände der große Manitou. Der große Manitou. Und? Hat er seine Hände darüber gehalten, Mr. Pat? Vielleicht war der Vers zu leicht. Da, wir fahren hinüber, über den Swallow River, ins Land Winnetous. Das ist sie, die Prärie, über die Mary und Shatterhand geritten kamen, damals. Wissen Sie noch? Mary und Old Shatterhand. Die ganze Prärie in einem Blick, Mr. Sherwood. Chicago ist kurzweiliger, Mr. Shatterhand. Ihre Prärie enttäuscht mich ein bisschen. Seit 5 Tagen Gras bis zum Horizont. Aber in diesem Blick die Ahnung von Ewigkeit, Mrs. Sherwood. Ah ja, anderwärts braucht man den Niagara und einen Schiffsuntergang, um sich aufzuregen. Hier ist ein Baum ein Erlebnis und ein Fluss ein Weltwunder. Sehen Sie den dunklen Streifen am Horizont? Wenn Sie es behaupten, sehe ich ihn, Mr. Shatterhand. Die Wälder und die ersten Hügel im Dunst. Da drin fließt der Swallow River. So nah sind wir? Müsste dann nicht da drüben schon die Stelle sein? Nein. 1 bis 2 Tagesritte noch, Mr. Sherwood. Und ich hätte gemeint, man müsste bald das Hämmern hören und die Schienen der neuen Brücke müssten blitzen. Die Nachtluft ist klar und täuscht. Ein wenig müssen wir noch reiten. Und was rauscht hier so, Mr. Shatterhand? Ist schon der Fluss. Swallow River. Weiter aufwärts sitzt also Mr. Sherwood und betrachtet die ersten Brückenpfeiler. Armer Fluss. Schwalbenfluss. Darum fließt er so eilig. Es wird ihm wohl nichts helfen. Hungrig, Mr. Sherwood? Darf ich Ihnen ein Stück Fleisch hinüberreichen? Danke, ich möchte nichts. Sehen Sie, dort oben steht die Vega und der Schwan. Erkennen Sie sie? Ja. 5 Jahre war ich nicht mehr im Westen. Und alles ist mir beinahe ebenso neu wie Ihnen. Akazien am Rand der Prärie und die Lagerfeuer und das Gras. Nur die Sterne sind noch dieselben. 5 Jahre. Wie viel ist das? Sehen Sie, Mary blinzelt ein wenig zu Ihnen hinüber. Was für ein unglücklicher Tag, als ich mein Pferd Mary nannte. Kann man sich denn unter Mary ein anderes Wesen vorstellen als Mrs. Sherwood? Danke, Mr. Shatterhand. Es wird kühl jetzt. Wollen Sie eine Decke übernehmen? Ja, danke. Eine Bitte habe ich an Sie. Nennen Sie mich nicht mehr Mistress Sherwood. Ich liebe diesen Namen nicht. Nennen Sie mich Mary, wenn das Pferd Ihnen das nicht übel nimmt. All right. Wie Sie wünschen, Mistress. Mary. Mach doch endlich, Mann, den Balken her. Du fasst schon zu. Was ist denn los? Du bist ja weiß wie Käse. Hast du es nicht gesehen? Da drüben am anderen Ufer, Indianer. Ach, du siehst Gespenster. Nein, verlass dich drauf. Die Brücke wird nie fertig. Keine einzige Lokomotive wird über den Swallow River fahren. Und das Trommeln in der Ferne geht mir auch nicht aus den Ohren. Sherwood wird das mit den Indianern schon in Ordnung bringen. Die tun uns nichts. Da drüben wohnen die Apachen und Winnetou, verstehst du? Sherwood hat keine Verträge mit ihnen, ich weiß es. Er verheimlicht es uns. Und ich sage, der Boss ist nicht bloß ein großartiger Ingenieur, er ist auch ein großartiger Diplomat. Ein Schwein ist er. Wir werden alle hier unseren Skalp lassen, alle. Achtung! Bist du verrückt? Was ist denn? Der Rote da drüben, er zielt. Er legt auf uns an. Schmeiß dich hin! Da im Holz steckt der Pfeil. Hängt was dran? Ja, was Geschriebenes. Winnetou will nicht, dass die Blassgesichter die eiserne Fährte bauen in die Jagdgründe der Apachen. Winnetou ist der Freund der Blassgesichter, wenn sie wieder ihres Weges gehen, aber ihr Feind, wenn sie bleiben. Mann, das müssen wir Sherwood bringen. Schnell, komm. Er wird in der Bar sein. Bloß weg von diesem verfluchten Fluss. Ihr Krieger der Apachen, befeuert vom Atem des großen Geistes, der lebendig macht in Tanz und Schlacht, ihr Brüder meines Stammes, wo liegt euer Land? Sind nicht die Flüsse, die Wälder und die Savannen das Reich der roten Männer? Kannte das Gras andere Fährten als die ihren und der Büffel einen anderen Pfeil? Und fanden die Blassgesichter nicht Raum genug jenseits unserer Feuer und Zäune? Aber sie haben sich eingenistet in unsere Wälder wie Mäuse und kein Pfeil verjagt sie mehr. Sie haben den Feuerwagen und große Schiffe gebracht. Aber weht der Atem Manitus über ihnen? Wird Manitu nicht stärker sein als ihre eisernen Geräte und listigen Waffen? Sie werden vor dem Rauschen unseres Kriegsgeschreis zerfallen. Sie werden zerfallen wie Staub vor unserem Hauch. Die Büffel tun sich zusammen, wenn sie grasend über die Prärie ziehen. Und die Biber bauen in Rudeln am Fluss. Die Wälder widerstehen dem Sturm, aber der einzelne Baum in der Savanne nicht. Die Macht der Blassgesichter ist sehr groß geworden an den Ufern unserer Flüsse, an den Säumen unserer Wälder. Aber gibt es eine Macht, vor der die roten Männer Furcht haben müssten, wenn sie sich vereinen? Zu den Zeiten unserer Väter mochte der große Geist uns eingeben, gegen rote Männer zu kämpfen. Geht in die Wälder, meine Gefährten, und sagt, es ist anders geworden. Die Kinder Manitus stehen zusammen gegen die Weißen. Da sagt ich, mach fertig, Mensch, sagt ich. Hast du es nicht gesehen, da drüben am anderen Ufer? Gespenster, sagt er. Die Brücke wird nie fertig werden, verlass dich drauf, sagt ich. Und da saß auch schon der Pfeil im Holz. Im Holz. Bravo, Jimmy. Hast den Kopf gut eingezogen. Und die Botschaft, Jimmy, die Botschaft, die dran hing. Los, rede. Lass ihn doch, Kitty. Er ist längst besoffen wie ein Roter. Na? Gibst du mir nicht die Hand, Kitty? Was Neues, Pat? Guten Abend, mein Lieber. Nichts Neues weiter, als dass ich die ganzen Kansas Nevada Railroads verfluche. Und das ganze Lager am Swallow River und diese ganze elende Kantine nebst euch 6 Mädchen. Danke. Und sonst nichts Neues? Sonst nichts. 6 Mädchen sind zu wenig. Ach was, die 120 Mann, für die wir da sind, sind meistens voll Whisky. Du, was sollen sie machen? Weshalb sorgt Sherwood nicht dafür, dass mehr von euch herkommen? Es sind übrigens auch nur 5. Seit er dich mit Beschlag belegt. Dein Wohl, Pat. Wann wird dir mal wieder Zeit für mich bleiben, Kitty? Warte, Pat. Morgen. Und Sherwood? Beug dich rüber. Ja. Er ist morgen nicht da. Wo denn? Zu einem kurzen Besuch unterwegs, reitet rüber zu den Indianern. Na? Aber das ist noch nicht alles, Pat. Psst, komm näher. Ja. Es sind 50 Fässer Schnaps eingetroffen. 50 Fässer? Aber geheim, es darf nichts davon getrunken werden. Der Schnaps ist nicht für euch. Ach. Sherwood hat Soldaten herbeordert, 2 Kompanien. 2 Kompanien Soldaten? Ja, als Arbeiter getarnt. Und morgen will er mit Geschenken zu den Comanchen reiten. Allein. Nicht wahr, hier geht allerhand vor, Pat. Aber sonst weiß ich nichts Neues. Mein weißer Bruder ist mir willkommen. Mein weißer Bruder ist ein großer Medizinmann. Er baut eine eiserne Brücke über den Schwalbenfluss. Und dort müsste das Lager der Comanchen stehen. Chombok, großer Häuptling. Euer Lager müsste dort stehen. Mein weißer Bruder will sagen, Chombok ist ein Freund der Blassgesichter. Er könnte sie mit seinen Kriegern schützen. 100 Gewehre und Munition bekäme Chombok von mir. Rechnen nicht die Apachen den Schwalbenfluss zu ihren Gründen, mein weißer Bruder? Hat Chombok, der große Häuptling der Comanchen, die Rechnung nicht in der Hand? Fürchtet er fremde Pfeile? Mein weißer Bruder hüte seine Zunge. Wie, sagte er, 100 Gewehre und Munition. 200 Gewehre. Die Jahre sind schlecht. Manitou hat Büffel, Reh und Hirsch verborgen vor den Augen seiner Kinder. Viele Mustangs sind gestorben. Dazu Munition und 100 Rinder. 100 Rinder. Wie aber treibt man 100 Rinder ohne Pferde? Die Rothäute sind arm. Sie können keine Pferde kaufen. Warum erhebt sich mein weißer Bruder? Er möge wieder Platz nehmen. Nein. Er bereut, den Häuptling der Comanchen gefragt zu haben. Er will gehen. Mein weißer Bruder beeilt sich zu sehr. Er vergisst, dass gute Entschlüsse langes Nachdenken wert sind. 200 Gewehre und Munition und 100 Rinder dazu. Vielleicht lässt es sich machen. Chombok sollte nicht zögern. Die guten Entschlüsse wollen bedacht werden. Aber die besten muss man schnell fassen. Entschlösse sich mein Bruder, so bekäme er noch heute zum Dank 3 Fässer Feuerwasser für seine tapferen Krieger. Gut. Die Comanchen werden zum Schwalbenfluss kommen. Barimu, Barimu, warum horchst du? Hast du mir nicht gesagt, ich dürfte nicht lauschen am Zelte deines Vaters? Nun horchst du selber. Sei still, Atoka. Der weiße Mann ist fortgegangen von Chombok. Aber nun ist Winnetou zu meinem Vater gekommen. Winnetou? Kaum ging der eine fort, da trat der andere ins Zelt. Winnetou ist unser Schicksal. Er hat gesagt, dass die roten Krieger zusammenstehen werden. Still, schweig still. Sie reden. Winnetou ist waffenlos in das Zelt Chomboks gekommen. Er will mit seinem roten Bruder die Friedenspfeife rauchen. Ich weiß keine Zeit, zu der Apachen die Freunde der Comanchen waren. Sind die roten Völker nicht Brüdern gleich, Chombok? Siehst du nicht den Adler Manitus fliegen mit lahmen Flügeln? Ich sehe nicht. Bruder kämpft gegen Bruder. Und die Weißen nehmen Jagdgrund und Weidegrund. Chombok sieht nur, dass sich die Blassgesichter die Jagdgründe der Apachen nehmen. Bittet nicht Winnetou Chombok um Hilfe, weil seine eigenen Krieger zittern vor Furcht. Chombok irrt. Winnetou zittert nicht vor den Comanchen und nicht vor den Weißen. Er zittert nur, weil die roten Krieger nicht einig sind. Die Comanchen leben mit den Weißen in Frieden. Sie werden dafür mit Gewehren versorgt und mit Feuerwasser eingeschläfert. Aber die Apachen bieten uns nichts als Worte. Ich verachte Chombok, der sich kaufen lässt gegen seine Brüder. Die Comanchen haben sich mit dem Bleichgesicht am Schwalbenfluss verbrüdert. Winnetou kam zu spät. Winnetou wusste, dass er zu spät kam. Aber er kam dennoch. Er musste es erst mit seinen eigenen Augen sehen, ob Chombok eine feige Kröte ist und seinen Bruder fesseln lässt, der ohne Waffen vor ihn tritt. Deine süßen Worte lösen dir den Strick nicht. Winnetou betrauert seine Brüder, die einen Verräter zum Häuptling haben. Aber wie klein ist Winnetous Trauer gegen die Freude der Comanchen, die nun Winnetou an die Ufer des Schwalbenflusses bringen werden, in seine eigenen Jagdgründe, als Gefangenen. Barimu, was soll ich denken? Sitz still, Atoka, der Baum schwankt, halte dich fest. Barimu! Was ist dir? Halte die Hand gegen die Sonne und schau. Sie führen Winnetou aus dem Zelt deines Vaters. Ich sehe ihn dort unten gefesselt. Was kümmert dich das? Was kümmern uns die Menschen, die sterben müssen? Wir beide leben noch lang. Ich weiß nicht, Barimo. Du weißt es nicht? Siehst du nicht dort unten die weißen Männer am Fluss? Sie bauen die Brücke. Sie bauen den eisernen Weg für ihre rauchenden Wagen. Chombok, mein Vater, beschützt sie. So werden sie uns beschützen. Ihr Land muss wunderbar sein. Wunderbar ist nur der Baum, wo wir sitzen. Atoka und ich. Ich ginge gerne einmal über den Fluss in das Lager der weißen Männer. Warum, Atoka? Ich weiß es nicht, Barimo. Aber du musst mir versprechen, dass wir in ihr Land reisen, wenn du Häuptling geworden bist. Die Blassgesichter haben große Wigwams aus Stein und des Nachts Monde dazwischen, die leuchten. Und sie kommen über das Land schneller als Pferde in ihren eisernen Wagen. Ich verspreche dir alles, Atoka, meine Taube. Sieh hinüber. Einer von den Blassgesichtern ist zu Winnetou gekommen. Der weiße Häuptling. Wir werden bis an das große Wasser kommen. Wir werden so weit reisen wie die Wolken. Ich glaube, er ist mächtiger als alle roten Männer. Hörst du? Er redet. Sie müssen nicht antworten, Mr. Winnetou. Ich weiß, was Sie sagen wollen. Uns gehört dies Land. Wir werden kämpfen bis zum Untergang. Manitou schützt uns. Immer wird die Sache siegen, die gerecht ist. Oder? Wollten Sie doch etwas anderes sagen? Klagen über zu lockere Fesseln? Wir kämpfen für unsere Wälder, unsere Steppen, unsere Jagdgründe. Habe ich's erraten? Meine Brüder werden für mich kämpfen. Ich habe, als ich erfuhr, dass Sie gefangen sind, Ihren Apachen einige Fässer Schnaps geschickt zur Tröstung. Bisher hörte ich nichts davon, dass eins davon verschüttet oder in den Fluss geworfen worden wäre. Nur, dass man mehr verlangt, hörte ich. Und ich wollte nicht ungerecht sein. Ich habe Ihnen Ihren Anteil versprochen wie den Comanchen. Apachen oder Comanchen, ich kann sie schlecht unterscheiden. Sie sehen mir alle gleich aus. Auch Ihren Frauen habe ich einiges versprochen. Es war nicht schwer. Weshalb sind Sie gekommen? Was hat die weißen Männer hergeführt? Nichts, Mr. Winnetou. Aber ich könnte auch sagen, die Geschichte, die Macht, die die Tempel von Ninive zerstörte, die Tausendjährigen. Die Macht, die Völker wegwischt wie Staub. Sie hat diesmal den Schatten für Sie, Mr. Winnetou. Für uns aber hellere Fahnen und brausende Musik. Im Krachen der Gewehre, im Rollen der Lokomotiven sind schon die Instrumente gestimmt für die Feier unseres Sieges. Pet, und wenn die Brücke fertig ist, was dann? Nichts Besonderes, Kitty. Die Schienen fressen sich weiter in die Wälder und in die Savannen. Und wo jetzt die Wigwams der Roten stehen, kann man Eislimonade kaufen. Aus den Bergen zieht man Erze und aus den Wäldern Holz. Bahnhöfe, Gruben und Schornsteine. Erste Wahrzeichen der Kultur. Ach, Kitty, die Welt wird langweilig. Sie sterben aus, die Dämonen der Wälder. Der Rausch der wilden Flüsse verebbt im gefassten Bett. Siegestänze und das Brausen der Steppe. Alles hin. Die Zeit der Indianer ist vorbei, sagt Sherwood, und er hat recht. Im Fuselrausch verlieren sie ihre Savannen, ihre Reichtümer ertrinken im Schnaps. Wie auch immer, Pet, Sherwood gelingt alles. Alles? Manchmal frage ich mich, was das ist. Alles. Heute besiegt er den Schwalbenfluss und morgen die weiten Steppen dahinter. Alles gelingt ihm. Aber wozu dient das alles? Wozu dient Macht? Guten Tag, Mr. Sherwood. Mary! Du wunderst dich? Nicht im Geringsten. Weshalb sollte ich mich wundern, wenn meine Frau zu mir kommt? Immerhin, es gäbe einiges, was die Verwunderung wert wäre. Aber ich komme nicht, um dich zu besuchen. Sondern um mir Vorwürfe zu machen, Mistress Sherwood, ich weiß. Du wirst es sicherlich für Heuchelei halten und für den alten Hohn, wenn ich dir sage, ich freue mich, dass du da bist. Auch deine Freude ist nichts, was wärmt. Du bist noch schöner als vor 5 Jahren, Mary. Ich habe gute Erinnerungen an dich. Und ich schlechte an dich. Willst du dich nicht setzen? Ich möchte mich nicht mehr lange bei dir aufhalten. Weshalb bist du gekommen? Vielleicht nur, um dir das mitzuteilen. Fast habe ich den Eindruck, dass nur dein Hass dich 5 Tage Reisen weit getragen hat, Mary. Und ich fürchtete immer, ich sei dir gleichgültig. Gleichgültig? Zuneigung und Hass. Lass diese Fantastereien, meine Liebe. Nimm mich als eine Tatsache. Vielleicht wie diese Brücke. Sieh hinaus. Pfeiler, eiserne Schwellen, Träger. 2 Schichten noch, je 35 Stunden und die Brücke ist fertig. Muss man den Himmel nicht vor vollendete Tatsachen stellen? Tja, bleib in diesem Zimmer und an diesem Fenster, Mary, und du siehst das Bauwerk wachsen. Es ist die Zeit selber, die wächst. Lass die großen Worte. Ich habe genügend betrunkene Indianer und verlotterte Mädchen gesehen. Vollendete Tatsachen unter diesem Himmel. Und dein Werk, Sherwood. Vielleicht ein Teil meines Werkes. Den eingemauerten Resten ähnlich, die daran glauben müssen. Aber sie decken die Währung. Das ist eine hübsche Art, die Dinge zu betrachten. Eine zum Speiden hübsche Art. Ich gebe zu, Frauen ist diese Betrachtungsweise schwer erträglich. Auch einigen Männern. Ach. Und mit wem bist du gekommen, Mary? Wer hat dich herbegleitet? Mr. Shatterhand. Bleibt mir der Trost, dass nicht deine Abneigung allein dich so sicher ans Ziel brachte. Ich hielte das für einen schwachen Trost. Und die Freude, Mr. Shatterhand endlich kennenzulernen, den vielgerühmten. Ich möchte ihn sehen. Aber deswegen kommt, ist fraglich. Er interessiert mich seit langem. Aber vielleicht interessierst du ihn gar nicht. Ich zweifle keinen Augenblick daran, dass ich Mr. Shatterhand sehr interessiere. Es könnte auch sein, dass er gerade keine Zeit hätte. Keine Zeit? Dass es nicht weit von hier einiges für ihn zu tun gäbe. Im Augenblick dürfte er den Comanchen unten einen kurzen Besuch machen. Verdammt! Dann mögen alle guten Geister ihm gnädig sein. Ich muss in ihr Lager. Zu spät, Sherwood. Fasse wieder Zuversicht, Winnetou. Hinter dem Baum, an dem du gebunden bist, liegt Old Shatterhand verborgen im Gras. Noch kann er sich nicht bewegen, die Wachen sind aufmerksam. Aber er wird dir die Fessel durchschneiden, wenn die Zeit da ist, wenn die Dämmerung kommt. Vertraue darauf, Winnetou, mein Bruder. Ehe deine Marter beginnt, bist du längst frei. Nur noch etwas Geduld, ein wenig Geduld. Der große Geist hat Winnetou in die Hände der Comanchen gegeben. Die Krieger der Comanchen werden beschließen über Winnetou. Es ist von den Apachen ein Gestank ausgegangen, der bis zu unseren Zelten gedrungen ist. So haben wir uns aufgemacht und haben Winnetou eingefangen. Er wird heute sterben. Winnetou ist ein feiger Kojote, ein Skorpion, der seine Feinde hinterlistig und giftig befällt. Schmäht und höhnt ihn die verweste Ratte, Krieger der Comanchen. Schweigt still! Ich sehe Winnetou hier gebunden vor den Comanchen. Wo ist derjenige, der ihn im Kampf besiegte? Wo ist derjenige, der Barimu das Wort gab? Ich, sein Häuptling und Vater, gab ihm das Wort nicht. Die Comanchen sind stolz und loben sich selbst. Dabei sah ich ihre Krieger berauscht an den Ufern des Schwalbenflusses liegen und ihre Mädchen berauscht im Lager des Weißen Mannes. Winnetou aber hat sich nicht verkauft, wie Chombok, mein Vater. Dennoch ist er gefesselt, während Chombok frei ist. Gib Acht, Winnetou, mein Bruder. Die Wächter schauen ins Lager hinüber, weil sich im Lager Lärm erhob. Ich durchschneide dir jetzt die Fessel. Aber bleibe stehen, als wärst du noch gebunden. Ich schleiche mich zu den Pferden und lasse sie frei, dass die Comanchen sie erst fangen müssen, ehe sie uns verfolgen. Achte auf den Ruf eines Adlers, Winnetou. In diesem Augenblick flieht zum Fluss. An der kleinen Weide wartet ein Kanu. Die Krieger der Comanchen werden beschließen über Barimu, dass er nicht mehr mein Sohn ist. Häuptling der Comanchen, der nicht mehr mein Vater ist, Wird er noch Zeit haben, im Rate zu sein? Das Blassgesicht von jenseits des Flusses kommt. Neue Geschäfte, Chombok. Dein weißer Freund nähert sich. Was wünscht mein weißer Bruder? Ich sehe die Wachen bei Winnetou stehen wie schlafende Hühner. Mein roter Bruder möge auf seinen Gefangenen achten. Falkenauge mit 10 Kriegern soll sich im Kreis um Winnetou stellen. Schießt Winnetou endlich ab wie einen räudigen Hund? Lass den Revolver. Wir töten einen Gefangenen nicht ohne Urteil. Der Häuptling der Comanchen hat recht. Es wäre schade um jede Kugel. Winnetou ist entflohen! Winnetou ist entflohen? Zu den Pferden! Verdammt, deine Freunde sind sehr aufgeregt, Mädchen. Meine Freunde? Und ist der große weiße Häuptling nicht aufgeregt? War der große weiße Häuptling nicht gekommen, um Winnetou zu töten, der nun wegläuft? Wer weiß, wozu ich gekommen bin, Mädchen. Vielleicht, um dich mitzunehmen, wenn ich wieder ins Lager gehe. Würdest du mich begleiten? Oder würdest du davonlaufen wie Winnetou? Atoka würde dich gern begleiten, großer weißer Häuptling. Die Schakale bellen um unsere Höhle, Winnetou. Ich horche, ob du wachst. Winnetou schläft nicht. Sein Herz ist voll Dunkelheit. Er gedenkt der alten Tage, deren Sonne längst unterging. Ich habe mich alle Zeit nach der Savanne und nach meinem roten Bruder gesehnt. Warum will Winnetou Abschied nehmen von seinem Freund? Auch Winnetou hat mit Verlangen gewartet, dass sein weißer Bruder käme. Er dachte an Jagden auf Grizzlybär und Büffel, an den friedlichen Rauch der Lagerfeuer, an Fahrten im Kanu. Aber das Gras hat sich aufgerichtet, wo Winnetou einst die Fährten seiner Freunde fand. Viele Monde sind über die Wälder hingegangen. Wie weit ist alles fort, mein Bruder? Es ist nichts anders, Winnetou. Glaube mir, die Prärie ist groß und unendlich geblieben. Die Wälder bewahren in ihren Dickichten die alten Geheimnisse von Fährte und Jagd. Deine Feinde sind meine Feinde, wie damals. Warum sollten wir uns trennen? Der große Geist ist in der Weite der Savannen und im Dunkel der Wälder. Er gab sie seinen Kindern zur Wohnung und Jagd. Ein weißer Häuptling aber ist gekommen, der seinen Willen verachtet. Einen eisernen Weg will er bauen über den Fluss. Ihm genügt nicht die Erde, wie Manitou sie schuf. Er ist Winnetous Feind. Die Comanchen sind seine Brüder. Die Comanchen? Die dich feige gefesselt und an den Pfahl gebunden haben? Auch sie werden die Stunde ihres Kampfes erkennen und sehen, wer unser Feind ist. Wer soll leben in den Jagdgründen Manitous? Wir oder die Bleichgesichter? Die Erde trägt nur sie oder uns. Alle Weißen sind unsere Feinde. Alle? Auch du, mein Bruder Shatterhand. Glaubst du, dass mein Herz bei denen ist, die wie Räuber hierher gekommen sind? Du willst nicht mein Feind sein. Du bist es. Die Worte Winnetous bleiben mir fremd. Damals, als wir nebeneinander kämpften, als unsere Zeichen und Losungsworte dieselben waren, galt alles der Rache oder der Gerechtigkeit. Gut stand gegen Böse. Wo aber ist nun das Böse? Ist es der weiße Häuptling am Schwalbenfluss? Gibt es Gut und Böse nicht mehr? Gibt es nur noch Rot und Weiß? Und wenn der Häuptling am Schwalbenfluss gut wäre, wäre er nicht dennoch unser Feind? Bedenke es, mein Bruder, einst sah ich nur den Edelmut der Herzen. Er allein fügt und scheidet die Welt. Aber nun, wo ist er? Wo unsere Völker zusammentreffen, ist Feuer und Not und der Untergang, auch wenn niemand ihn will? Die roten Stämme sind uneins. Wer wird dir folgen, Bruder Winnetou? Vielleicht nur wenige, aber die Besten. Die Besten. Und sie werden sterben. Wenn es dir gelänge, Winnetou, mein Bruder, mit uns in Frieden zu leben. Ihr seid tapfer, ihr verachtet den Tod. Aber es herrscht Zwietracht unter euch. Und ihr werdet machtlos sein gegen die Unzahl der Weißen, die zusammenstehen. Auch wir werden einmal alle zusammenhalten. Comanchen und Navajos, Delawaren und Apachen, vergessen alle Fehden und alle Rache, vereint im gleichen Kriegsgeschrei und gegen den gleichen Feind. Winnetou ist dann vielleicht schon tot. Aber es könnte sein, dass sein Sterben die roten Brüder geweckt hat, wie die brennende Mauer die Schläfer. Wir werden unzählbar sein, wenn wir uns vereinen. Was willst du tun, Winnetou? Ich sehe im Dunkel der Nacht die Brücke über den Schwalbenfluss. Hinter den geschlossenen Lidern steht sie vor mir, leuchtend wie ein Triumph der Bleichgesichter. Meine Gedanken rennen an ihre Pfeiler wie die Wasser des Flusses, umkreisen sie wie Adler, die nach Beute spähen. Leb wohl, mein Bruder. Deine Hand, Winnetou. Mein Herz wird dich nicht vergessen. Einmal, da es in den Wäldern tagt, endet für dich Bär- und Büffeljagd. Einmal, da der Wind sich regt im Gras, wird dein Auge schwer, dein Antlitz blass. Schatten warten rings, es ruft dir zu, bitter ist das Licht, mein Bruder. Ein trauriges Lied, Mr. Pett. Kein roter Mann hat es erdacht. Es ist Abend, Barimu. Noch hell, aber dennoch Abend. Sehen Sie die weißen Wolken am Himmel? Überall Abend. Kurz vor der Nacht und kurz vor dem Untergang. Ich höre den Wind flüstern im Schilf und die Wasser rauschen. Ewig fließt das Wasser hinab und hat doch kein Ende. Wo ist der Untergang, weißer Bruder? Ich sehe in den Fluss und sehe andere Dinge. Schlamm und Moder. Darüber im Wasserspiegel mein Gesicht, von Quappe und Fisch durchschwommen. Sehen Sie es? Im Schilf, das verzerrte Bild. Zwischen gebleckten Zähnen eine zerrinnende Wolke. Alles. Die Schönheit des Himmels und die Vergänglichkeit der Erde. Im leisen Rauschen die Klage, dass alles stirbt. Mein weißer Bruder sieht seinen Untergang. Die Rothäute aber werden aus ihren langen Nächten erwachen wie die Bären, die des Winters in ihren Höhlen schlafen. Leben Sie wohl, Mr. Pett. Wohin, mein Freund? Zu Winnetou. Wer sind unsere Freunde, Krieger der Apachen? Wen bringt ihr? Wer ist unser? Irokesen? Nein. Sioux? Nein. Delawaren? Nein. Navajos? Nein. Schwarzfuß? Nein. Und dennoch, Freunde, werden wir kämpfen. Eine Tat wird von uns bleiben, wie ein Feuer auf den Bergen. Ein Donner wird die Brücke verschlingen und unsere Brüder aus dem Schlaf wecken. Meldung, Boss. Heute Morgen 5 Wachen tot gefunden. Das sind 15 meiner besten Leute in 2 Nächten. Alle den gleichen Messerstich im Herzen. Skalpiert. Und nichts gefunden? Keine Spur? Niemand etwas gesehen oder gehört? Eine Gestalt im weißen Mantel, behaupten einige. Alle im Lager denken an Gespenster. Ach, Unsinn! Und was sagt Chombok? Seine Leute haben nichts gesehen. Er bedauert. Er wird bald noch mehr bedauern. Übermorgen wird die Brücke eingeweiht. Bis dahin muss reine Luft sein. Bring mir den Leutnant von Fort Davies her. Er und seine Leute werden heute Nacht das Comanchenlager besetzen und alle gefangen nehmen. Wir können sie nicht mehr gebrauchen, sie stören nur. Das gibt wieder Tote, Boss. Bei den Roten vielleicht, aber nicht bei uns. Heute Nachmittag wirst du Schnaps in das Lager hinüberschaffen lassen. Was ist, Pat? Die armen Kerle tun mir leid. Wohin kämen wir, mein Lieber, wenn wir danach handelten, wer uns leid tut und wer nicht? Ja, das frage ich mich auch manchmal. Los, geh und hole die Soldaten. Die Zeit ist reif. Jemand da? Wer ist da? Wenn ich nur schlafen könnte. So dunkel war noch keine Nacht. Schlafen. Nicht die Brücke gesehen, wie sie in Flammen stand und Sherwood, einen bleichen, stillen Sherwood. Warum bin ich hier? Wozu bin ich gekommen? Worauf warte ich denn? Wer das Fenster öffnet, dem kommt der Wind zu Hilfe und bläst die bösen Träume weg. Aber es sind keine Sterne da, wie damals in der Prärie. Und auch Mr. Shatterhand nicht. Oh Gott, ich fürchte, ich wünsche ihn nicht einmal her. Ich wünsche mir Sherwood her und keinen sonst. Mistress Sherwood wünscht Mr. Sherwood. Unbegreiflich, aber so ist es. Jemand da? Es bewegte sich doch. Wie ein weißer Mantel wehte es vorbei, wie ein Gespenst, lautlos. Auf Sherwoods Hütte zu. Ich muss zu ihm. Sie tun ihm leid, sagt Pat. Warum? Weil sie in ihren Zelten schlafen, besoffen von Rum und schlechtem Cognac? Weil sie nichts ahnen? Nein, ich verstehe nicht. Ist auch nicht nötig. Aber der Wind kommt uns zu Hilfe diese Nacht. Es ist alles sehr gut. Die Finsternis, der sternlose Himmel, kein Mond. Dein Unglück, weißer Häuptling, dass du nach dem Fenster blicktest statt nach der Tür. Die Bleichgesichter haben Augen wie Maulwürfe und Ohren wie Fledermäuse. Wach auf, du bist noch nicht tot. Bad Mary. Ich bin nur Barimu, der Comanche, der 15 Leute aus deinem Lager tötete. Mit diesem Messer. Derselbe, den du Atoka genommen hast. Erinnerst du dich an Atoka? Ich erinnere mich an gar nichts. Ich hätte dich gleich töten können wie die 15 vor dir. Aber ich möchte, dass du deine Brücke noch in die Luft fliegen siehst. Den schweren Vogel. Was ist das? Deine Brüder, die Comanchen, wollen sich nicht gutwillig gefangen geben. Du lässt auf die schießen, denen du Freundschaft geheuchelt hast. Nicht so pathetisch, mein Freund. Dein Triumph kommt zu spät. Was du gebaut hast, wird in dieser Nacht noch zerstört werden. Der Schwalbenfluss wird die Schande des roten Volkes wegspülen in seinen Wassern. In diesem Augenblick ist Winnetou mit 12 Auserwählten unter den Bögen. Vielleicht glimmt schon der Funke. Vielleicht ist er schon nahe dem Pulver. Nein, Winnetou wird sterben. Er wird in die Luft fliegen mit seinen 12 Getreuen. Und mit deiner Brücke, vielleicht. Aber die roten Völker werden aufhorchen, wenn die Kunde von Winnetous Tod sie erreicht. Wir werden nicht mehr allein sein. Bald bin ich so weit wie Patty, er tut mir leid. Ich bin auch gekommen, von dem weißen Häuptling zu hören, wo Atoka ist. Wo ist Atoka? Ich weiß es nicht. Sie ging eines Tages fort zum Fluss. Ich habe sie nicht gesehen seitdem. Was geht sie mich an? Aber vielleicht kann Barimu deiner Erinnerung aufhelfen, du Hund! Du Hund! Sherwood! Mary! Du hast geschossen! Komm! Wir haben keine Zeit zu verlieren. Die Sirene, komm! Ich habe Angst, Sherwood. Wir sollten hierbleiben, glaube ich. Nein, Mary, komm, komm! Hierher, Mr. Sherwood! Ich habe den Ersten gefasst! Die Soldaten sind im Anmarsch! Was? Mary, was? Siehst du ihn? Dort, dort drüben bei den Fackeln. Winnetou! Gut, beleuchtet! Schieß nicht, Sherwood, bitte schieß nicht! Mr. Sherwood! Mr. Sherwood! Wirf dich hin, Mary! Die Wälder des Westens sind verödet, die Savannen leer von roten Männern, die Zeit verrinnt wie das Wasser im großen Strom. Die Herden der wilden Mustangs sind ausgestorben, ausgerottet die Bisons und der Grizzlybär. Die Zeit zerstiebt wie der Sand der großen Wüste. Nicht mehr hörst du den Flug des geschleuderten Tomahawk, nicht mehr den leise sirrenden Pfeil in der Luft. Die Zeit verweht wie der Wind der großen Wälder. Wo war es? Wo standen Wigwam und Marterpfahl? In welchen Tälern rauchten die Lagerfeuer? Die Zeit fliegt hin wie die Wolke am großen Himmel. Sehen Sie, Mr. Shatterhand, wir fahren über die Brücke. Ganz hübsche Spannung. 73 Meter. Alles nach Sherwoodschen Plänen. Genau die gleiche Brücke wie die gesprengte. Finden Sie, dass 5 Jahre eine lange Zeit sind? Ich sagte schon, sie genügen, die Welt zu verändern. So war alles vergeblich. Winnetous Tod war umsonst. Umsonst? Ich weiß nicht, ob es das rechte Wort ist, aber vorbei, Mr. Shatterhand. Vorbei. Sie fühlen es. Es war Ihre Zeit. Es waren die Ritte über die Prärie, Jagden und Fährtensuche, Lagerfeuer und Fahrten im Kanu, die wilden Flüsse hinab. Alles vorbei. Die Indianer verkommen und dezimiert, eine vergangene Rasse, museumsreif. Die Zeit der Maschinen ist rasch über sie hinweggegangen. Vom Schwalbenfluss bis zum Kap Horn, vom Kongo bis Tahiti. Überall im Namen des Fortschritts zerstörte Kulturen, hingemordete Tiere und gerodete Wälder. Seelenlos, glaubenslos, grausam. Können Sie das entschuldigen? Bei allem Respekt, Mr. Shatterhand, ich muss Ihnen widersprechen. Sie halten die Geschichte vielleicht für ein junges Mädchen. Wohlerzogen. Genf und Lausanne und man hat keinen Fauxpas von ihr zu erwarten. Irrtum, Mr. Shatterhand. Es ist eine Barbarin. Tückisch und gemein und grausam. Vielleicht auch gütig bisweilen und zärtlich. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Die Welt bleibt nicht stehen und ist doch immer dieselbe. Horchen Sie auf den Klang von Schienen und Rädern. Wenn Sie wollen, hören Sie das Ende darin. Wenn Sie wollen, die Zukunft. Und wohin sind Sie unterwegs, Mr. Shatterhand? Nach Chicago. Ein Zirkus hat mir einen Vertrag als Kunstschütze angeboten. Als Kunstschütze? Halten Sie das für einen unwürdigen Beruf? Old Shatterhand im Zirkus. Wohin sonst, wenn nicht in Ihre Zukunft? Ich fürchte, dass Sie recht behalten, Mr. Pett. Aber ob Sie recht haben, das weiß ich nicht. Ich für meinen Teil will das Ende bis zu Ende hören. Fährten in der Prärie, das ist ein Hörspiel von Günter Eich, in der Produktion vom Norddeutschen Rundfunk aus dem Jahr 1959.